Die Zeitung Rodong Sinmun vom 6. Mai veröffentlichte einen Leitartikel mit dem Titel Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, der bei der Durchführung der koreanischen revolutionären Sache zum historischen Wendepunkt wird. Darin wurde unterstrichen. In Pyongyang findet ab heute mit dem großen politischen Elan aller Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und des ganzen Volkes des Landes unter deren großer Anteilnahme der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas statt, was die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas ist ein bemerkenswerter Kongress des Sieges in der Geschichte der Partei der Arbeit Koreas und der Menschheit. Auf dem Parteitag, so im Leitartikel, werden die Erfolge der Partei der Arbeit Koreas in der Revolution und beim Aufbau unter der weisen Führung der großen Führer und des Marschalls Kim Jong-un voller Stolz bilanziert und wird ein grandioser Plan für die glänzende Vollendung des Werkes für den Aufbau des starken gedeihenden sozialistischen Staates mit höchstem Tempo erarbeitet. Damit ist der Parteitag ein Kongress für neuen Generalmarsch, der ermöglicht, dass sich das koreanische Volk mit der Siegeszuversicht und dem klaren Plan zum Kampf für die Beschleunigung des endgültigen Sieges wie ein Mann erhebt und tatkräftig voranschreitet.